Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Rita Moss, Pete Rugolo, The Blackbirds, Jimmy Casterbunch, Marlena Shaw, John Coltrane, Rhoda Scott, Don Gibson, The Cadillacs, The Coasters, Nick Ravenitis, Walter Roland und Curtis Counts. jungle drives through the black of night. Send your message to me, bring love's message to me, guiding me through the tropic maze with their weird melody, singing their melody. You are mine is the message they cry. I am thine long as stars light the skies. Jungle drums, to your call I'll fly, to the one that I love, to the one that I love. Race for Space aus dem Jahre 1958 startete diese Stunde Framatz musikalisches Fundbüro. Interpreten waren die Curtis Counts Group. Kontrabassist Curtis Counts kam im Alter von 19 Jahren von Kansas City, Missouri nach Los Angeles, Kalifornien. Das war 1945 und dort spielte er mit so bekannten Musikern wie Stan Kenton, dem Drummer Shelly Mann und den Trompetern Shorty Rogers und Clifford Brown. 1956 formierte er seine eigene Band, die 4 Alben auf Contemporary Records herausbrachte. Das geschah zwischen 1957 und 60. Pianisten in diesen Bands waren zuerst Carl Perkins und später Elmo Hope. Curtis Counts verstarb überraschend mit 37 Jahren an einem Herzinfarkt im Jahr 1963. Im Gegensatz zu Curtis Counts hatte die Sängerin, Pianistin, Organistin und Perkussionistin Rita Moss ein sehr langes Leben. Sie wurde gut 60 Jahre älter, also 97 Jahre. Live eine Solo-Interpretin, die alle von mir erwähnten Instrumente simultan spielte, bin ich auf Jungle Drums von 1956 doch der Überzeugung, dass die Perkussion nachträglich von ihr eingespielt wurde, denn Jungle Drums weist Stellen auf, wo die gute Rita Moss singt, Piano, Orgel inklusive Basspedal spielt und das alles gleichzeitig, und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, mit welchen Körperteilen sie nun auch noch die Bongos oder Congas bearbeiten sollen. Von den 50er Jahren geht es dann in die 60er Jahre, vom Jazz zur Filmmusik, die allerdings von einem Jazzer, nämlich Pete Rugolo, komponiert und arrangiert wurde. The Fugitive, eine US-amerikanische TV-Serie, die 1963 startete und in Deutschland unter dem Titel Auf der Flucht bei der älteren Generation noch bekannt sein könnte. Thank you. Es geht jetzt tatsächlich von den 60ern und Filmmusik zum Funk der 70er Jahre. Da gab es einige Bands, die sangen und ihre Instrumente selbst spielten. Cool and the Gang, The Ohio Players, Mandrill, War, Earth, Wind and Fire waren einige davon. Die wurden fast alle oder sogar alle schon in dieser Sendung in anderen Folgen präsentiert. Jetzt folgen zwei Premieren. Die Blackbirds existierten zum ersten Mal von 1973 bis 1981. Sie waren in Washington D.C. ansässig. Jahre nach ihrer Auflösung wurde unter anderem der Song, den wir gleich hören werden, Rock Creek Park von 1975, auf Teufel komm raus gesampelt, Massive Attack, Grandmaster Flash, De La Soul und viele mehr. We'll be right back. Was das Gesampeltwerden angeht, übertraf Jimmy Castor aus New York City sogar die Blackbirds. Der Saxophonist und Perkussionist spielte 1972 Just Begun ein. Das wurde nicht nur häufig von Hip-Hop-Musikern gesampelt, sondern sogar von Techhead gecovert. Jimmy Castor hatte bereits in den 50er Jahren als Teenager mit Doo-Wop angefangen, spielte dann Soul, bis er in den 70er Jahren den Jimmy Castor Bunch gründete. Ja, nun kommt's zum Soul. Sängerin und Pianistin Marlena Shaw war von den frühen 60er Jahren an bis zu ihrem Tod mit 84 Jahren im Januar 2024 eine hochaktive Musikerin, irgendwo zwischen Jazz und Soul angesiedelt. Ich habe mich für eine Soul-Aufnahme von 1969 vom Chicagoer Kadett-Label entschieden. Where Can I Go? Tell me, where can I go? There's no place I can see where to go, where to go. Every door is closed to me. Equinox von 1960 ist ein Mollblues, komponiert vom Saxophonisten John Coltrane. Wir hörten soeben das oft nachgespielte Original. Es ist im Reelbook enthalten und gehört zum Repertoire vieler Jazzer, Profis wie Amateure, aber so richtig gelangte es nie ins feste Repertoire von Coltrane. Der spielte es zwar ein paar Mal live, aber so richtig gehört es dann nicht zu den festen Stücken, die er immer weiter verfolgte und weiter improvisierte. Warum auch immer, er hatte ja auch genügend andere gute Ideen und seine Stücke waren nicht unbedingt kurz, besonders wenn sie dann live vor Publikum stattfanden. Die US-amerikanische Organistin und Sängerin Rhoda Scott hatte Equinox 1972 auch mal live auf Vinyl gebannt. Wir hören sie nun aber nicht mit Equinox, sondern mit einer Soloaufnahme von 1997, völlig unbegleitet und ohne Overdubs, spielt sie ein für Jazzer eher untypisches Stück vom Country-Sänger und Songschreiber Don Gibson. Das Original von 1958 schließt sich nahtlos an. Das Cover und Instrumental von Rhoda Scott, Oh Lonesome Me. Thank you. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none. I can't get over how she set me free. Oh, lonesome me. A bad mistake I'm making by just hanging around. I know that I should have some fun and paint the town. A lovesick fool, it's blind and just can't see. Oh, lonesome me. I bet she's not like me. She's out fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. I'm fancy free, flirting with the boys with all her charms. But I still love her so. And brother, don't you know, I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I've thought of everything from A to Z. Zeitlich bleiben wir in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, geografisch bleiben wir in den USA, stilistisch geht es vom Country-Pop Don Gibsons zum Doo-Wop. 1955 ging The Cadillacs mit ihrem Leadsänger Earl Carroll ins Studio, um ihren größten Hit Speedo einzuspielen. Dass das ein Hit werden würde, wusste damals natürlich noch niemand. Der Rock'n'Roll stand kurz davor, ein Massenphänomen zu werden. Anfang der 60er Jahre waren die Erfolgsjahre des Doo-Wops dann aber gezählt. Das merkte sogar die erfolgreichste Gruppe dieses Genres, The Coasters. Die hatten nach ihrer Top 30 Single Little Egypt von 1961 nur noch zwei Singles in den Top 100 platzieren können. Einer davon war Speedo's Back in Town von 1964 mit Earl Speedo Carroll, der 1961 von den Cadillacs zu den Coasters gewechselt war, und den zweiten Tenor Cornel Gunter bis 1979 ersetzte. Danach formierte er wieder seine Cadillacs, um als Leadvokalist seine Arbeit ausführen zu können. Nun zu den Liedern. Es beginnen die Cadillacs mit Speedo. Danach hören wir The Coasters live vom 16. November 1963 im legendären Apollo Theater in New York City mit ihrem zweiten Tenorsänger Earl Carroll, ehemals Cadillacs, als Leadvokalist mit Speedo's Back in Town. 1958 hatten die Coasters mit Charlie Brown einen Mega-Hit, der sogar von Hans Blum eingedeutscht wurde. Und das war ein gutes Beispiel für die Stärke der Coasters, die eben im Gegensatz zu vielen anderen ihrer Doo-Wop-Kollegen perfekte Ensemble-Arbeit beherrschten, da sie auf jeder und ich meine wirklich jeder Position erstklassig besetzt waren. Boom, boom, boom. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. Now they often call me Speedo, but my real name is Mister. No, for meeting brand new fellas and taking other folks' girls. They often call me Speedo, cause I don't believe in wasting time. Well, now they often call me Speedo, cause I don't believe in wasting time. Well, I'm known for pretty women, and that's caused them to change their mind. Well, now some may call me Joe, some may call me Mo. Yes, ma'am, a Speedo, he don't ever take it slow. Well, not he often call me Speedo, but my real name is Mister. Not he often call me Speedo, but my real name is Mister. Call me Joe. Yes, ma'am, a Speedo, he don't ever take it slow. Well, not he often call me Speedo, but my real name is Mister. Well, not he often call me Speedo, but my real name is Mister. And now they gonna call me Speedo till they call off making pretty girls. I got it tied up in a great big sack. I even got a fleet with Cadillac. You got a diamond ring. Yeah. You got everything. His real name is Mister. Sassy. Yes, I'm back and then I'm back to stay. Sassy. I'm changing brand new shoes every day. Sassy. I got the girls who come around the clock. Sassy. Ha ha. I love a disguise. Diamond ring. Everything. His real name is Mister. Yeah, G Speedo, we miss you so. Well, now it's good to be back in town. Yeah, Cadillac, that's right, diamond ring. And since I've been with the Coasters, I got everything. Sassy. Yes, I'm back and then I'm back to stay. Sassy. I'm changing brand new shoes every day. Sassy. I got the girls are coming around the clock. Sassy. Ha ha, I love a disguise. Diamond ring. Yeah, everything. Real name is Mister. Look out, king of the twisters, the monkey, the cousin, the dog. You name it, Speedo will claim it. Thank you. Buster Speed got everything. Sir Speed! Diamond ring, everything. His real name is Mister. Hey, Earl, look at him. Tell the people what happens to you while you are right here at home in the jungle. Okay. Deliver. All right. When we get ready to leave Harlem, they say something like this to my friends over here. I'm out. I'm out. And I'll see y'all later, you hear? Why's everybody always picking on me? That's him on his knees, I know that's him, yelling 7-11 down in the boys' gym. Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. That Charlie Brown, he's gonna get caught, just you wait and see. Why's everybody always picking on me? Who's always writing on the wall? Always goofing in the hall. Who's always throwing spitballs? Guess who? Who, me? Yeah, you. Who walks in the classroom cool and slow? Who calls the English teacher daddy-o? Charlie Brown, Charlie Brown, he's a clown. But that Charlie Brown, he's gonna get caught, just you wait and see. Why's everybody always picking on me? Everybody always picking on me. Kleiner Nachtrag zu Hans Blum. Er deutscht noch einen weiteren Coasters-Hit ein, Along Came Jones. Seine deutsche Version von Charlie Brown schaffte es 1959 auf Platz 5 in die westdeutsche Hitparade und blieb dort sagenhafte 32 Wochen. Als Henry Valentino schaffte er es 1977 mit Im Wagen vor mir sogar noch eine Woche länger. Zum Abschluss von Framats musikalisches Fundbüro gibt es nun Blues und das gleich zweimal. Poor Boy wurde 2022 von Nick Gravenites als Sänger eingespielt. Unterstützt wurde er dabei unter anderem von Charlie Musselwhite an der Mundharmonika. Im September 2024 verstarb das ehemalige Mitglied der Paul Butterfield Blues Band und Electric Flag wenige Wochen vor seinem 86. Geburtstag. Für den allerletzten Titel dieser Sendung dann geht es noch einmal in die Zeit vor Nick Gravenites Geburt. 1933 spielte Walter Roland den T-Model Blues ein. Ja, das war's mit Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. from home. No spare money in my pocket. Lord, spare me on my bone. Now people ask me, what does a poor boy do? Yeah, people ask me, what does a poor boy do? Poor boy sews patches on his clothing, stuffs newspapers in his shoes. Chicago, man, that's where I'm from. I'm going back to Chicago, man, that's where I'm from. I got so many friends in Chicago, place just can't do me no harm. For a drink of water, she give me gasoline. Says, baby, you won't do nothing, you say. Says, baby, you won't do nothing, you say. You know you told me you love me, but what about that man I see you with the other day? Women what call itself a Cadillac ought to be a T-Mobile fool. Say, you know, the women what call itself a Cadillac ought to be a T-Mobile fool. You know, they got their sheep all right, but they can't carry no heavy load. Say, you know, I'm gonna sing this your verse now. Ain't gonna sing no more. Say, you know I'm gonna sing this your verse now. Ain't gonna sing no more. Cause you know I'm got to go home and get on my old lady, cause she won't come back no more.